El futuro de España emigra a Alemania. Schläge für die Menschen im eigenen Land, schöne Worte für die Demonstranten in anderen Ländern. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Hallo, hier ist Niemandsland, wir senden wieder, es ist wieder Samstag und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Sendung. Beginnen wir mit ein bisschen sehr, sehr alter, aber wunderschöner Musik aus den 30er Jahren. Ich bin verliebt in eine süße Kleine, die wissen, wen ich meine. Dass es das gibt, so eine wie meine süße Kleine, dafür, lieber Gott, danke ich dir. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche, doch viel süßer wie jede Königin vom Film. Am Sonntag, wenn wir zum Tanze gehen, zieht sie das Kleidchen an, aus weißer Seide, das ich so liebe, denn sie sieht darin wie eine kleine Fürstin aus. Die Jazzband spielt dann gleich leise ihr Lieblingsstück. Sie schmiegt sich an so weich und legt den Kopf zurück. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche. Doch sie gibt mir für viele Millionen Glück. Nicht wie so süß, gerade wie dies, dies eine, dies ganz besonders feine, sie wissen, was ich meine. Ach, sie hat Charme und sie ist arm wie meine, die allerliebste Kleine, und das, gerade das macht mir Spaß. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche, doch viel süßer wie jede Königin vom Film. Am Sonntag, wenn wir zum Tanze gehen, zieht sie ihr Kleidchen an, aus weißer Seide, das ich so liebe, denn sie sieht darin wie eine kleine Fürstin aus. Die Jazzband spielt dann gleich leise ihr Lieblingsstück. Sie schmiegt sich an so weich und legt den Kopf zurück. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche. Doch sie gibt mir für viele Millionen Glück. Ja, eine bewegte Woche liegt wieder hinter uns. Diktatoren wurden gestürzt, Massaker wurden verübt. Es wurden Trans-Europa-Express-Eisenbahnen beschlossen. Bald gibt es eine hier, die quer durch Katalonien führen wird. Die sogenannte europäische Nord-Süd-Achse wird gebaut werden. Dazu ein bisschen bewegte Musik. Nachtexpress nach Warschau. Von dem Album Swing und Jazz Sounds Germany, Swing tanzen verboten, die verbotenen Swinglieder 1937 bis 1944. Er hat Bauschke Nachtexpress nach Warschau. Beginnen wir mit einem Thema, das uns auf dem Magen liegt, wortwörtlich auf dem Magen. Es geht um den Welthungerbericht der UNO. Es geht darum, wer sich Essen noch leisten kann. Steigende Preise für Reis, Weizen und andere Grundnahrungsmittel bedrohen nach UN-Einschätzungen Millionen Menschen in Entwicklungsländern. Vor allem für Bauern und Verbraucher in Afrika seien Preisschwankungen ein Armutsrisiko, heißt es im Welthungerbericht. Für die Börsen sind Nahrungsmittel ein Handelsgut wie jedes andere. Man kann in Agrarrohstoffe wie Mais und Weizen investieren, wie in Aktien. Man kann auf fallende oder steigende Nahrungsmittelpreise setzen. All das führt zu massiven Preisschwankungen. Innerhalb von 4 Jahren sind die Lebensmittelpreise auf den Weltmärkten 2-mal massiv gestiegen. Das sagt Josef Schmidhuber von der Welternährungsorganisation FAO in Rom. Lebensmittel seien teurer, betont er. Wir haben im Augenblick keinen Anlass zur Vermutung, dass sich das mittelfristig verändert. Die Kunden in Deutschland bemerken davon allerdings wenig. Hier geben die Haushalte nur zwischen 11% und 17% ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. In vielen Ländern Afrikas und Asiens liegt dieser Anteil bei 70%, 80%, 90%. Das muss man sich einmal vorstellen. 90% des Gehalts nur zum Essen. Da haben Preisschwankungen katastrophale Folgen, wie man leicht ersehen kann. Die hohen Preisschwankungen führen zu hohen Preisen, das sagte Schmidhuber. Darüber hinaus haben Preisschwankungen verheerende Folgen für die Ärmsten der Armen, weil die Gefahr, dass sie in die Armut abrutschen, größer ist und dann letztendlich ihr gesamtes kleines Vermögen verlieren und damit in eine Armutsfalle treten, aus der sie nie mehr herauskommen. Bis zum Jahr 2015 wollen die Vereinten Nationen den Hunger weltweit halbieren. Den Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung von 16% auf 8%. In absoluten Zahlen bedeutet das, aktuell leidet etwa 1 Milliarde Menschen Hunger. Bis 2015 dürfen es nur noch etwa 600 Millionen sein, wenn man das ehrgeizige Millenniumsziel erreichen will. Josef Schmidhuber von der FAO ist skeptisch. Wir sind bereits weit davon entfernt und wir haben uns wohl noch weiter davon entfernt. Im Augenblick sind wir bei 13%. Wir sind noch eine ganze Wegstrecke von den 8% entfernt. Nach den jüngsten Ereignissen gibt es keinen Grund anzunehmen, dass wir das Millenniumsziel erreichen. Eigentlich gäbe es genügend Nahrungsmittel für alle. Die aktuelle Frage ist, wer kann sich Essen noch leisten? Die FAO fordert Sicherheitsnetze gegen die hohen und stark schwankenden Nahrungsmittelpreise und für die Bauern einen besseren Zugang zu Saatgut und Futtermitteln. Für die Verbraucher soll es im Krisenfall schnelle und kurzfristige Nahrungsmittelhilfen geben. Außerdem werden zu viele Lebensmittel verschwendet, nicht nur in den Industrieländern. In den ärmeren Ländern passiere das auch, das sagte Schmidhuber. Weil die Möglichkeiten, Nahrungsmittel länger aufzubewahren, relativ gering sind. Es fehlt an Speichermöglichkeiten. Sichtbar wird die neue Hungerkrise vor allem am Horn von Afrika. Im Bürgerkriegsland Somalia sind in den kommenden Monaten 750.000 Menschen vom Hungertod bedroht. Die Katastrophe betrifft mehr und mehr auch die Nachbarstaaten Djibouti, Äthiopien und Kenia. Aus diesem Anlass haben wir heute einen Beitrag in spanischer Sprache. Hoy tenemos un artículo radiofónico en lengua española sobre el, ¿cómo decirlo?, sobre el letal tema, sobre el fastidioso tema de las bolsas que empiezan a especular con la mercancía hambre, para decirlo de alguna forma. Sí, señores, han oído bien, señoras, la mercancía hambre. El hambre es una mercancía que cotiza en bolsa. Este es más o menos el tema de la aportación que vamos a poner ahora en lengua castellana sobre el contexto y sobre los entresijos de la bolsa y la actual catástrofe de hambre que sufren tantos países, pero sobre todo los países en África. También interesante, un dato muy interesante es que aquí en España, aquí en este país en que vivimos, según un informe que han publicado recientemente, hay muchas personas que están en el peligro de sufrir hambre pronto y ya sufren hambre si no mejora su situación y si no quitan los recortes. El hambre cotiza en bolsa. La comida como inversión. El hambre cotiza en bolsa. La sequía en los mercados financieros ha volcado a ciertos inversores en las materias primas. Fondos de alto riesgo y bancos influyen ahora en lo que vale el pan en Túnez, la harina en Kenia o el maíz en México. El Banco Mundial hace sonar la alarma por la explosión de los precios alimentarios. La sala en la que se reparte la comida del mundo parece cualquier cosa menos apetitosa. En la bolsa de Chicago hay trozos de papel y vasos de cartón por todas partes. Hombres sudorosos con chaquetas de colores chillones van de un lado a otro. Gesticulan, gritan y se enzarzan en peleas por los contratos de semillas de soja, carne de cerdo o cereales. Aquí, en la sala de negociación de la mayor bolsa de materias primas del mundo, se decide sobre los precios de los alimentos y con ellos sobre el destino de millones de personas. El hambre del planeta se organiza aquí y también la riqueza de unos pocos. Para Alan Knuckman, no hay mejor lugar en el mundo. Esto es el capitalismo en estado puro, comenta este experto en materias primas con una cara que se ilumina como la de un chiquillo. Quizá porque nunca ha dejado de jugar. Hace 27 años que trabaja aquí. Al principio por cuenta de agencias intermediarias, pero pronto fundó la suya y ahora es analista en Ágora Financials, una consultoría de inversiones en materias primas. Estoy aquí para hacer dinero, comenta. Como lo haga, le da igual. Para él no hay diferencia ninguna entre petróleo, plata y alimentos. No creo en la política, sino en el mercado, que siempre tiene razón. ¿La escalada de los precios de los alimentos? Para él son una simple expresión del juego de la oferta y la demanda. Los especuladores son buenos para los mercados porque predicen con antelación los acontecimientos. ¿Excesos especulativos? No veo dónde, afirma. Esto último no deja de sorprender, porque en el mundo financiero nunca se ha producido tal volumen de inversión en las materias primas agrícolas. Solo en el último trimestre de 2010 se triplicó la inversión en comparación con los tres meses previos. El mercado posee una gran liquidez desde que los estados trataron de sofocar la crisis financiera con enormes programas anticíclicos y paquetes de ayuda. El pan del mundo atrae a inversores a los que les interesan poco los cereales, como anteriormente las empresas.com o las hipotecas subprime. Estamos hablando de fondos de pensiones que manejan cifras multimillonarias y de pequeños ahorradores que buscan nuevas oportunidades de inversión más seguras. o de bancos que ofrecen apuestas financieras al por mayor sobre fondos de inversión en productos agrícolas. El lado oscuro de todo esto es que en paralelo al hambre de agroacciones también suben los precios de los alimentos. Y en marzo, la FAO anunció que se habían alcanzado nuevos récords en los precios, que superaron incluso los de la última gran crisis alimentaria del 2008. Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, el coste de los productos alimenticios experimentó un alza del 39% en el curso de un año. Los precios de los cereales subieron un 71%, al igual que los de los aceites y grasas destinados a la alimentación. El último índice publicado, en julio pasado, marcaba los 234 puntos, solo 4 por debajo del récord histórico de febrero. La época de los alimentos baratos se ha acabado, profetiza Knockman. Para sus compatriotas estadounidenses, que destinan el 13% de la renta disponible a adquirir productos para la nutrición, puede que el alza de los precios no pase de ser una molestia. Pero para los pobres del mundo, que dedican a comer el 70% de su magro presupuesto, es una amenaza existencial. Según el Banco Mundial, desde junio del año pasado, 44 millones de personas han caído bajo el umbral de la pobreza solo a causa del incremento de los precios de los alimentos. Son personas que tienen que sobrevivir con menos de un dólar y cuarto diarios. Hay más de 1.000 millones de personas que sufren desnutrición en el mundo. La actual hambruna del Cuerno de África tampoco es consecuencia exclusiva de la sequía, la guerra civil o las élites corruptas, sino de los elevados precios de los alimentos. Efectos colaterales no deseados del mercado. Así describe Knockman el hecho de que los más pobres entre los pobres no puedan permitirse comer. Halima Abubakar, de 25 años, padece ese efecto colateral en sus propias carnes. Hablamos con la keniana en su chabola de Kibera, el poblado marginal más grande de la capital, Nairobi. Abubakar se pregunta qué pondrá en la mesa a su marido y a sus dos hijos esta noche. Hasta hace poco, los Abubakar estaban entre los que mejor iban tirando en su misérrimo entorno. Con un salario de 150 euros, como guardia en una prisión, el marido de Halima podía alimentar pasablemente a su familia. Pero ahora, de repente, todo se ha hecho más difícil. La harina de maíz, piedra angular de la nutrición en Kenia, se ha encarecido en un 100% en los últimos 5 meses. Un récord. Pero el precio de las patatas ha subido un tercio, el de la leche aún más, y de las verduras para qué hablar. Cada vez sufre más la gente pobre y más gente puede caer en la pobreza por el alza y la fluctuación de los precios alimentarios, afirma Robert Czerlik, presidente del Banco Mundial. En congresos, conferencias y reuniones se repiten como un rosario las supuestas razones de la explosión de los precios, entre otras el cambio climático y las sequías e inundaciones que conlleva. La creciente proporción de tierras de cultivo dedicadas a los biocombustibles, la mejoría en la alimentación de los países emergentes y su mayor consumo de carne, o el aumento de la población mundial que crece más deprisa que la producción agraria. Todos estos factores parecen lógicos y evidentes y sin duda contribuyen a las tensiones en los precios, pero no son su causa. Oliver de Schutter, redactor de un informe de la ONU sobre el derecho a la alimentación, echa por tierra algunos mitos. El apoyo a los biocombustibles, así como otros aspectos relacionados con la oferta, como las malas cosechas o la suspensión de exportaciones, son factores de una importancia relativamente secundaria. Pero en el tenso y desesperado estado de las finanzas mundiales desencadenan una gigantesca burbuja especulativa. En su informe, señala como culpables a grandes inversores que, dada la sequía en los mercados financieros, se han pasado en masa al comercio de materias primas, distorsionando los precios más allá de toda proporción. Los excesos especulativos son, según Schutter, la causa primordial del encarecimiento. De hecho, las razones que se aducen una y otra vez para la explosión de los precios no resisten un examen detenido. Como es natural, los cultivos para biocombustibles demandan cada vez más tierras, pero hasta ahora solo constituyen el 6% de la cosecha mundial de cereales. Según el Banco Mundial, el impacto de los biocombustibles es considerablemente inferior a lo que se pensaba. Lo mismo puede decirse del mayor consumo de carne en los países emergentes. Según el Instituto para la Investigación de la Política Alimentaria de Washington, IFPRI, por sus siglas en inglés, países como China, India o Indonesia han cubierto el incremento de su demanda sin recurrir de forma significativa al mercado internacional. carecemos de cualquier prueba que apunte al supuesto impacto en los precios mundiales de la demanda de los países emergentes, asegura el Banco Mundial en un informe. Respecto al cambio climático, que sin duda ha introducido un recorte en la producción, hay que apuntar que esta sigue superando al consumo. Sin embargo, la histeria que rodea la supuesta emergencia alimentaria probablemente sí forme parte de una estudiada estrategia de inversión. Al fin y al cabo, cada burbuja financiera se apoya en un guión. En el caso de la burbuja de Internet, lo que hizo que la gente perdiera el sentido común fue la historia de la nueva economía. En el de las hipotecas bancarias, el cuento de que los bienes inmuebles jamás perderían su valor. Ahora, con la burbuja alimentaria, es el temor a la supuesta carestía futura de los alimentos, algo que todos necesitamos. El que la comida haya mutado en objeto de especulación en Wall Street tiene sobre todo que ver con un cambio fundamental que describe la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por sus siglas en inglés, la reciente metamorfosis del mercado de productos alimentarios en un mercado financiero. Heiner Flassbeck, economista jefe de UNCTAD, se preocupa desde hace tiempo de este asunto. Tras el desplome financiero de 2008, empezó a seguir la evolución del mercado de monedas, materias primas, deuda pública y acciones. Las curvas mostraban un sorprendente parecido. Flassbeck constituyó un grupo para investigar el fenómeno, que aportó unos resultados explosivos. El mercado de materias primas no funciona. En todo caso, no funciona como, según los modelos económicos, lo hace un mercado, en el que los precios se forman a través de la oferta y la demanda. En el informe publicado por el equipo de Flassbeck, las actividades de los actores financieros empujan los precios de las materias primas mucho más allá de los niveles que justificarían los datos fundamentales del mercado. Así, se produce una distorsión masiva de los precios. Estos se forman no bajo la influencia de factores reales, sino bajo la de las expectativas económicas. La mayoría de los inversores que se lanzan hoy al mercado de materias primas no tienen la menor idea sobre la materia. Quieren diversificar su cartera, subirse a un mercado en crecimiento o sencillamente hacer lo que todos los demás están haciendo, afirma el informe de la UNCTAD. ¿Pero a qué se debe que fondos de alto riesgo y bancos de inversión influyan en lo que vale el pan en Túnez, la harina en Kenia o el maíz en México? ¿Por qué se decide en parte en las bolsas de Chicago, Nueva York o Londres cuánta gente va a pasar hambre? La culpa la tiene una mutación trascendental de los mercados que ha pasado inadvertida durante varios años. Al lado del mercado tradicional, en el que los precios eran el resultado del juego de la oferta y la demanda, ha ido surgiendo un mercado de futuros financieros negociables en bolsa. Para asegurarse frente a las fluctuaciones de precios, los productores vendían de antemano sus cosechas a un precio fijado. Cuando vencía el contrato a futuro y se suministraba la mercancía, si el precio en ese momento era más bajo que el prefijado, se beneficiaba al agricultor. En caso contrario, el poseedor de contratos de futuros. Con esa operación todos ganaban. Los productores limitaban sus riesgos, quienes negociaban los futuros proveían de liquidez al mercado y los consumidores veían cubierta su demanda. En este mercado podían participar sobre todo actores directamente implicados en la industria agroalimentaria. Los bancos tenían en él un papel pequeño. Era una especie de negocio a crédito y funcionó bien, y de forma estable, durante décadas, hasta que fue descubierto por la industria financiera. El truco es que los especuladores nunca convierten los futuros en auténticas mercancías. Por ejemplo, los fondos venden contratos a 70 días, poco antes del plazo de vencimiento, y reinvierten el dinero fresco en nuevos futuros financieros. El sistema se convierte en un carrusel perpetuo sin que los inversores tengan jamás contacto con los auténticos precios del mercado. No importa, argumentan quienes dudan que los especuladores sean responsables del alza continua de los precios de las materias primas. En el mercado real siguen vigentes las reglas de la oferta y la demanda, que reequilibrarán las cosas con independencia de lo que ocurra en el mercado de futuros. Error. De hecho, los precios de los futuros repercuten sobre los auténticos precios del mercado, como descubrió el responsable del Departamento de Mercados y Comercio del IFPRI, Máximo Torero. Cuando puso bajo lupa los mercados del maíz, la soja y el trigo, constató que en la mayoría de los casos, los precios reales seguían los precios de los futuros. El supuesto futuro transforma el presente. A su vez, las expectativas de mayores ganancias venideras animan al acaparamiento a quienes aún poseen mercancías reales, lo que a su vez vuelve a empujar al alza los precios. Así, la entrada de las finanzas ha desequilibrado por completo el mercado alimentario, tan predecible en otros tiempos. Según la FAO, solo el 2% de los contratos de futuros sobre materias primas acaban en un suministro real de mercancías. El 98% restante se vende de antemano por especuladores que están interesados en la ganancia rápida y no en 1000 unidades de cerdo. Hablamos de jugadores como Goldman Sachs, que en 2009 ganó más de 5.000 millones especulando en materias primas, lo que supuso más de un tercio de sus beneficios netos. Para restablecer el funcionamiento normal de los mercados de materias primas, se requiere una rápida actuación política mundial, escribe UNCTAD, que exige más transparencia en estos mercados y reglas más estrictas para sus participantes. Los inversores, por su parte, no consideran parte de su tarea producir alimentos a precios asequibles. Su trabajo es convertir mucho dinero en mucho más dinero. Preste oídos a su asesor financiero cuando éste le diga que invertir en fondos de materias primas sirve para garantizar la nutrición mundial. En el futuro, debería tener clara al menos una cosa: esas inversiones forman parte del problema, no de la solución. Este es un artículo aparecido en El País en septiembre, que es la traducción hecha por Jesús Albores de un artículo que apareció en El Spiegel, la revista alemana, escrito por Knaup, Schissel y Seitz. En este contexto os queremos invitar a leer el libro El hambre estacional, la lucha silenciosa por los alimentos en el mundo rural más empobrecido. Es un libro de la editorial Icaria, escrito por Steffen de Bereux, Bapu Beitler, Samuel Hauenstein, Swan. Un pequeño resumen. Todos los años, millones de personas que viven en las zonas rurales pobres se ven afectadas por la predecible y evitable hambre estacional. En el hambre estacional se analizan las razones por las que el mundo no reacciona ante una crisis que sabemos que se va a repetir año tras año. El origen del hambre estacional se encuentra en la reducción de las reservas de alimentos, el incremento de los precios y la falta de ingresos. Este hambre que pasa desapercibida empuja a millones de niños al borde de la inanición, retrasa su desarrollo de manera permanente, debilita su sistema inmune y abre la puerta a diversas enfermedades mortales, basándose en testimonios personales y datos nacionales que dan cuenta de la magnitud del problema. Este libro contiene información sobre el hambre estacional en tres países: India, Malawi y Níger. Radio Kontrabande. Also, hola, hola, ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Oder die andere, die jetzt erst aus den Federn geschlüpft sind, und die begrüßen wir noch einmal ganz herzlich. Es ist Samstag, wie Sie merken, wenn Sie auf den Kalender schauen. Es ist Herbst, das werden Sie auch merken, wenn Sie aus dem Fenster gucken. Und wir sind hier, für Sie. Hallo Werner. Hallo, guten Morgen. Was gibt's Neues in deinem Leben? Ach so, in meinem Leben, ach, da reden wir jetzt nicht drüber. Das ist ja doch für die meisten Hörer nicht so interessant, glaube ich. Reden wir über die anderen Sachen, die sonst noch passiert sind. Also, da gibt es ja eine ewig lange Liste, auch nur aus der letzten Woche. Ne? Gaddafi, ETA, 15 Emme, Krise, Finanzkrise. Gut, sag mal, worüber möchtest du denn jetzt in diesem Moment am liebsten sprechen? Ach, wir könnten ja zum Beispiel anfangen mit dieser Demonstration, zu der wir aufgerufen haben, letzten Samstag. 15. Oktober. Ich war da und es war sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja, die Demonstration. Einmal natürlich die Masse der Leute. Man muss dazu sagen, die letzte riesen, super riesengroße Demonstration hier in Barcelona, vielleicht die zweitgrößte, die es jemals gegeben hat, nach der Demonstration gegen den Irakkrieg. Das war im Juni, ja, und dann kam der Sommer und dann viele Leute haben dann gedacht, ja, vielleicht bröckelt die Bewegung jetzt wieder ab, und also schon deshalb war das einfach sehr wichtig, jetzt am 15. Oktober, also nicht nur hier in Barcelona, sondern auf der ganzen Welt gab es ja diese Demonstrationen, sogar in den USA jetzt, Occupy Wall Street. Und jedenfalls zur Teilnehmerzahl wie immer natürlich Riesenunterschiede zwischen dem, was die Polizei sagt und dem, was die Veranstalter sagen, aber wenn schon die Polizei sagt 60.000, ja, das hat's noch nie gegeben, dass die so eine hohe Zahl sagen, aber dann kannst du getrost davon ausgehen, dass es mindestens 120.000 sind, das Doppelte. Und die Veranstalter haben, glaube ich, gesagt 250.000. Also ich glaube, wenn wir die Mitte nehmen, irgendwie so um die oder etwas über 150.000, dann liegen wir richtig. Also ich hatte mich mit Leuten verabredet am Urgenauer, ne, weil ich gedacht hatte, die Demonstration geht vom Plaza Catalunya runter dort vorbei, ja, und wo ich dann gemerkt habe, dass die Demonstration hochging, den Paseo de Gracia, dann habe ich ab diesem Moment versucht, die Demonstration zu überholen, um an den Kopf der Demonstration zu kommen. Also im Laufschritt, jedenfalls auf dem Bürgersteig, nur versucht, die Demonstration zu überholen. Ich habe es nicht geschafft. Ja. Also Demonstration ging hoch, Paseo de Gracia, dann rechts rüber Aragon rein, dann Paseo San Juan runter und bis zum Arco de Triunfo. Und ich war, wie ich dann dort ankam, am Arco de Triunfo, war die große Mehrheit schon angekommen. Ja. Es war also wirklich beeindruckend von der Teilnehmerzahl her. Und du warst ja auch da, ne? Ja, ja, ich werde gleich ein paar Eindrücke hier... Die Stimmung war natürlich sehr gut, ne? Also ein Beweis mehr dafür, so könnte man das sagen, dass wir eben zu den 99% gehören, die betroffen sind von der Krise, und nicht zu dem 1%, gegen die wir demonstrieren. Tja, es war ein weltweiter Protest. Wie gesagt, hunderttausende Menschen hatten sich also am vergangenen Samstag nicht nur hier in Barcelona, sondern weltweit gegen die ausufernde Macht der Großbanken und Konzerne sowie auch gegen staatliche Sparmaßnahmen ihrer Komplizen in den Regierungen demonstriert. Hunderte und Tausende Aktivisten schlugen vor dem Sitz der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main sowie nahe der Londoner Börse und auf dem Züricher Paradeplatz ihre Zelte auf, nach dem Vorbild der Occupy Wall Street Bewegung in New York. Von ihr hatten sich Menschen in 80 Ländern und rund 200 Städten, darunter Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Brüssel, Athen, Stockholm, London, Madrid, Rom, Tokio, Sydney und Manila, zu einem Aktionstag inspirieren lassen. In Berlin verhinderte die Polizei ein Protestcamp vor dem Bundestag, nachdem bis zu 10.000 Menschen an der Demonstration in der Hauptstadt teilgenommen hatten. Ab 13 Uhr versammelten sich am Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz und zogen anschließend Richtung Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von 5.000 Teilnehmern. Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC zählte ungefähr 10.000. Etliche hatten sich der Demonstration erst in deren Verlauf angeschlossen, also spontan. Auf Schildern und Transparenten standen Parolen wie Geld stinkt doch, für die soziale Revolution weltweit und rettet die Menschen nicht die Banken. Einige Aktivisten strömten im Anschluss auf die Wiese vor dem Bundestag und begannen dort Zelte aufzubauen, als die Polizei eingriff. Zwei Hundertschaften trugen Demonstranten vom Platz, die spontan Sitzblockaden gebildet hatten, nahmen deren Personalien auf und mindestens 12 Personen fest. Von Knüppeleinsätzen ist nicht berichtet worden. Ein Polizeisprecher sagte, die Räumung sei mehr oder minder milde verlaufen. So drückt das die Polizei aus. Aber jetzt, Augenzeugen sprachen dagegen von Schlägen. Doch, von Schlägen und dem Einsatz von Pfefferspray. Etwa 200 Demonstranten harrten dennoch bis in die späten Abendstunden vor dem Bundestag aus und wollten am Sonntag erneut demonstrieren. Auch in anderen Städten Europas kam es während der Proteste zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Am Rande der mit bis zu 200.000 Teilnehmern größten Demonstration in Rom waren nach Polizeiangaben Steine und Flaschen geworfen worden. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein und nahm nach eigenen Angaben 12 Menschen fest. Mindestens 70 wurden verletzt. Wer die Presse verfolgt hat im Laufe der Woche, hat natürlich gemerkt, wie ratlos angeblich die italienische Polizei war und die Frage nicht beantworten konnte, wer war das denn? Wer ist denn da vermummt, 200-300 Mann stark in die Innenstadt gekommen und hat mit Steinen geworfen, Molotow-Cocktails geschmissen und hat diese Randale ausgelöst? Man weiß es immer noch nicht. Demonstranten selber wurden sogar angegriffen. Das heißt, diese Neonazis in Hasskappen haben wahrscheinlich im Auftrag von einer Mafia gehandelt. Das ist eine These, die im Laufe der Woche auch im Internet zirkulierte. Die Mafia ist natürlich auch Kunde bei Berlusconi. Das heißt, es handelt sich eventuell um ein Staatskomplott. In New York ging die Polizei mit einer Reiterstaffel gegen eine Blockade am Times Square vor und nahm 70 Demonstranten fest. In der US-Finanzmetropole hatten am Samstag insgesamt rund 50.000 Menschen protestiert. Wir haben da gleich ein wunderschönes Video, das müssen wir wirklich zum Besten geben. Das ist ein Produkt von Attac bzw. von Anti-Wall Street-Aktivisten. Die haben einmal zusammengestellt, was die amerikanischen Politiker sagen und was die amerikanische Polizei mit den Demonstranten macht. Ein sehr eindrucksvolles Video. Ja, unterdessen soll in Frankfurt am Main das ursprünglich bis letzten Mittwoch befristete Protestcamp mit rund 30 Zelten auf unbestimmte Zeit verlängert werden, wie der Sprecher der Occupy Frankfurt Bewegung, Colin Bellow, am vergangenen Sonntag ankündigte. Insgesamt hatten in Deutschland nach Angaben der Organisatoren rund 40.000 Menschen an dem globalen Aktionstag teilgenommen. El futuro de España emigra a Alemania. ¡Comprar a los banqueros! ¡Cernar a los obreros, mamá! Yo podré mirar a mis hijos a los ojos y decirles, yo estuve ahí. 15-O. Los políticos nos mean, los medios dicen que llueve. No falta dinero, sobran ladrones. No es una crisis, es una estafa. O avanza la revolución o nos aplasta la barbarie. Al pueblo lo que es del pueblo, sanidad, habitaje, educación, no se vende. Tengo carrera y como mortadela. España emigra a Alemania. El futuro de España emigra a Alemania. Desatascando el sistema. Se ve un desatascador de lavabos, de váteres, una cosa así. Yo también tengo motivos para sortear el carrer. La indignación continúa porque lo peor empeora. We are 99%. Nos sobra mes a final del sueldo. Si gobiernan los bancos, ¿a quién votamos? 5-6. No somos ni de derechas ni somos de izquierdas, somos de abajo y vamos a por los de arriba. Construimos una alternativa al capitalismo, una solución, revolución. No a la democracia. Déficit de pan, superávit de chorizos. ¡Abrame! ¡Por de puta, por! La banca siempre gana y no me da la gana. No somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Estamos aquí con César y con Juana y con Omar. Y muy bien, ¿qué os parece la Mani también? Importante lo que está ocurriendo el día de hoy, 15 de octubre, que la gente salga a las calles, es un paso muy primero, pero también necesario para expresar a través de gritos y consignas la rabia y la indignación que tiene la gente. Después vienen otros pasos de organización, de lucha, pero el hecho de que aquí en Barcelona el día de hoy, desde la Plaza Cataluña, estén la gente marchando, saliendo, gritando, es muy importante y festejamos por eso el día de hoy. Mucha alegría y mucha emoción, sobre todo porque veo que este movimiento de los 15M, de los indignados, se extiende en todo el mundo, y no solamente aquí en Barcelona, sino también en Rumanía, porque como soy rumana, también ahí en Bucarest, en la Plaza Central, se están reuniendo, y me alegra mucho que este pueblo rumano, que parece un poco adormecido, que despierte, porque ahí también hay recortes, recortaron 25% de los sueldos y también la gente tiene que reaccionar. Y me alegro mucho, mucho de estar aquí en Barcelona, y también un saludo para todos los que están escuchando. Esto es muy importante, que la gente se haya unido, todos pidiendo lo mismo, basta de corrupción y basta de esta mafia. Queremos una sociedad más justa y equilibrada para todos, sin banderas y sin guerras, todos juntos. Acabemos con esta mafia que nos está llevando a la ruina. Gracias. Día ricos y te comerás sus crisis. Borsa de Barcelona, estamos delante de la bolsa y el público manifiesta su desacuerdo con lo que se cuece ahí dentro. Hay una palabra que está pintada en la bolsa: culpables. También hay carteles que dicen culpables, y hay un señor no muy joven que ha hecho un amago de mear contra la bolsa de Barcelona. 18 horas 43, aquí Barcelona. Atención, vigili les seves pertinencias. Se ve un buitre, el cartel reza lo que acabamos de decir. Pensar es gratis, no hacerlo sale carísimo. Reza lo que acabamos de decir. Pensar es gratis, no hacerlo sale carísimo. Das waren ein paar Eindrücke von der Großdemo hier in Barcelona am vergangenen Samstag. Das waren Stimmen, die direkt während der Demo eingefangen wurden. Von mir als rasendem Reporter mit dem kleinen super tollen Aufnahmegerät, das du auch hast, Werner. Du hast ja auch so ein Sony-Aufnahmegerät. Hast du da auch Leute interviewt vielleicht? Aber oder? Nee, du benutzt das gar nicht. Ich habe mir schon gedacht, dass du das machst. Ja gut, aber zwei Informationsquellen sind mehr. Gut, es gab ein paar kleine Höhepunkte während der Demo. Die Demo verlief sehr ruhig, sehr friedlich. Die Menschen haben sich aber Luft gemacht mit Plakaten, mit Protest-Pappschildern, mit allen möglichen Rufen. Als man an der Delegation vorbeikam und an der Börse, da gab es zweimal große Aufschreie unter den Leuten, weil man weiß eigentlich, wo die Verantwortlichen und Schuldigen sitzen. Man weiß, dass die in der Börse sitzen, und man weiß auch, dass die in den Regierungssitzen und in den Ämtern sitzen und von da aus die Spekulanten verteidigen gegen das Volk. Das ist ein großes Problem, das weiß man. Man hat nur noch nicht den Hebel gefunden, um diese Leute auch wirklich wegzukriegen und diesen dunklen Himmel ein bisschen aufzureißen und diese Leute unschädlich zu machen. Es wird natürlich nicht beim 15O bleiben. Auch am heutigen 22. Oktober sind viele, viele Aktionen geplant. Auf der Homepage von ATTAC zum Beispiel ist die Rede von erneuten Protesten gegen den Bankenrettungsgipfel der EU. Der globale Aktionstag am vergangenen 15. Oktober war laut Einschätzung der Veranstalter ein großartiger Erfolg. In mehr als 900 Städten, das ist mittlerweile bekannt, hatten Menschen ihre Wut auf die Straßen getragen. Jetzt geht es darum, den Druck aufrechtzuerhalten. Die Bereitschaft vieler Menschen, still hinzunehmen, dass sie erneut die Kosten der Krise tragen sollen, die nimmt ab. Der Protest wird weitergehen. Das heißt, es soll eine neue Kassierrunde veranstaltet werden. Man will die Banken noch einmal pushen mit einer gewaltigen Milliardensumme. Die sollen nochmal unser Geld kriegen, um dieses Geld, wir haben das vorhin auch in dem Welthungerbericht gehört, in dem FAO-Bericht, Dieses frische Geld, das die Banken kriegen, was machen die damit? Die spekulieren sofort damit. Die tragen dieses Geld direkt auf die Spekulationsmärkte. Die tragen das direkt an die Börsen. Es ist nicht zu fassen. Attac ruft also zu weiteren Aktivitäten am heutigen Samstag, dem 22. Oktober auf. Anlass ist, wie gesagt, der EU-Gipfel in Brüssel. Der wird morgen stattfinden, bei dem also dieses neue, sie nennen das Bankenrettungspaket, geschnürt werden soll. Warum macht man nicht ein Menschenrettungspaket? Man hat uns ja erzählt, man wollte die Menschen in Libyen vor dem Diktator retten. Eine der größten Lügen der modernen Zeit heute. Aber warum nicht ein Menschenrettungspaket? Warum nicht ein Hungerrettungspaket? Warum ein Bankenrettungspaket? Die neuen Bankenrettungspläne sind in den Augen großer Teile der Bevölkerung also nicht legitim. Erneut sollen die Verursacher der Krise enorme Summen zugesteckt bekommen, während die Kosten, wie gesagt, wieder auf uns, auf die Bevölkerung abgewälzt wird. Statt bedingungsloser Bankenrettungen fordert Attac, Banken, die zu groß zum Scheitern sind, too big to fall, wie sie selber sagen, zu zerlegen und demokratisch zu kontrollieren. Das ist die einzige Lösung. Ohne eine Zerschlagung der Großbanken kann es keinen Ausweg aus der Krisenspirale der Eurozone geben. Die Politik der europäischen Regierungen wird daher die Krise verschärfen und die Kosten ungerecht verteilen. In den folgenden Städten sind für den heutigen Samstag Aktionen angekündigt. Wer weitere Informationen zu den Aktionen sucht oder mitteilen möchte, der kann natürlich die Aktionsbörse zum 22. Oktober, der kann da nachschauen auf der Attac-Seite und selber etwas ankündigen. In Berlin heute um 13 Uhr auf dem Alexanderplatz geht's los, am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus. Um 15 Uhr treffen sich die Protestierenden vor dem Reichstagsgebäude. In Bonn treffen sich die Empörten um 12 Uhr auf dem Münsterplatz. Das wird also in einer Stunde stattfinden. In Bremen um 15 Uhr auf dem Goetheplatz. In Düsseldorf geht's um 13 Uhr am Hauptbahnhof los. Anschließend findet auf dem Graf-Adolf-Platz eine Assemblea statt. Die nennen das selber schon Assemblea. Man hat also das spanische Wort für Graswurzelversammlung oder wie man das nennen soll, übernommen. Es klingt auch griffiger. Es klingt wie Arena statt Fußballstadion, sagt man ja heute auch. In Frankfurt am Main ist eine Großdemo angemeldet. Treffpunkt 12 Uhr auf dem Rathenauplatz. Vorsicht, um 11 Uhr findet in der EZB eine Kundgebung der Rechten statt. Das ist die falsche Veranstaltung. Nicht in der EZB, an der EZB. Die Rechte ist natürlich auch in der EZB. In Flensburg um 16 Uhr, Großdemo und so weiter. Ich zähle die nicht alle auf. Hier geht's noch nicht kilometerweit, aber es geht noch eine ganze Seite weiter. In Hamburg, Heidelberg, Kiel und so weiter. München, Stuttgart. Ja, also eine Menge los heute in Deutschland. Eine Menge Leute werden auf die Straße gehen und weiter protestieren und demonstrieren. Ja, zu deiner Frage, warum gibt es kein Menschenrettungspaket und nur immer Bankenrettungspakete, das ist mir eingefallen. Das ist wie so ein kleiner Test, den man machen kann. Wenn du mal irgendjemand fragst, hier auf der Straße oder Nachbarn oder Freunde, warum entlässt der Unternehmer, warum entlässt die Firma Leute? Und dann, welche Antwort kommt dann? Ja, um Kosten zu reduzieren, um wettbewerbsfähig zu sein und so ähnlich finde ich das da auch. Sagen die Leute ja und eine andere mögliche Antwort ist aber einfach, warum entlässt er sie? Weil er es darf, ja, weil es kein Gesetz gibt, das verbietet. Ne? Und mit den Menschenrettungspaketen finde ich das ähnlich. Ja, warum gibt's das nicht? Warum gibt es immer nur Bankenrettungspakete? Weil wir es zulassen, ja? Weil wir diese Bande von Gangstern immer noch nicht zum Teufel gejagt haben. Die Occupy Wall Street Bewegung hat ein Video ins Netz gestellt, bei YouTube zu finden. Das heißt I Am Not Moving, Shortfilm Occupy Wall Street. Und dieser kleine Film ist sehr illustrativ, was die Lügen und die Heuchelei der, nicht nur der US-Politiker, der Politiker überhaupt betrifft, wenn sie uns erzählen, dass sie jetzt den Menschen in den arabischen Ländern helfen wollen. Und Frau Hillary Clinton wird uns da gleich schön heuchlerisch etwas erzählen. Gleichzeitig sieht man dann aber die Bilder, wie die New Yorker Polizei mit einer Reiterstaffel in die Leute reinprescht und Schläge verteilt und die Leute misshandelt. Das gleiche also, was sie in den arabischen Ländern anprangern, wenn da die Polizei auf Demonstranten einprügelt, das befehlen sie selber in ihren eigenen Ländern mit der unverschämtesten Natürlichkeit der Welt. Frau Hillary Clinton, meine Damen und Herren. The people of the Middle East, like people everywhere, are seeking a chance to contribute and to have a role in the decisions that will shape their lives. Sie meint, die Menschen im Nahen Osten haben das Recht, auch teilzunehmen an demokratischen Prozessen und bla bla bla. Ein schönes bla bla bla. Man sieht die Clinton sehr fotogen. They need to view civil society as their partner, not as a threat. So, das war Frau Clinton. Jetzt sieht man die Heuchelei. Hypocrisy has its own elegant symmetry. Heuchelei hat seine eigene elegante Symmetrie. Das Video stammt aus New York City. Man sieht, wie die Polizei auf Menschen einschlägt. Ein junges Mädchen ist blutig geschlagen worden. Jetzt sieht man wieder den Hausmeister im Weißen Haus, Obama, der erzählt jetzt in schönen Worten, wie viele Rechte die Menschen haben müssen und wie viele Rechte sie bekommen müssen und so weiter. They were met with an iron fist. Freedom of assembly, freedom of expression, and freedom. Man sieht Polizisten, die versuchen, einem jungen Mädchen die Hand vors Gesicht zu halten. Are pillars of an open and inclusive society. Schläge für die Menschen im eigenen Land, schöne Worte für die Demonstranten in anderen Ländern. Menschen werden abgeführt, Menschen werden niedergeknüppelt, Menschen werden gewürgt, an den Haaren gezerrt, am Hals gerissen, niedergeschlagen. Es sind Szenen von Gewalt. Man sieht Blut. Eine Frau liegt auf dem Boden. Zwei Polizisten knien auf ihr mit dem Knie auf ihrem Gesicht. Jetzt wieder Obama, der Hausmeister. To abide by the international obligations that it has to respect the rights of its own people. Obama reklamiert die Rechte der eigenen Menschen gegen das Regime. Man sieht jetzt wieder, wie die eigenen Menschen niedergeschlagen werden. Die New Yorker Polizei tritt, schlägt, wirkt, knüppelt. Wehrlose Zivilisten. Die Menschen sind sehr mutig. Sie stemmen sich gegen die bewaffnete Polizei an. Das Video zeigt blutige Leute auf der Straße. Die Bilder, die wir jetzt sehen, sind offensichtlich aus den arabischen Ländern. Man sieht die gleichen Szenen. Polizei, Uniformierte schlagen auf die Menschen ein. Die Menschen wehren sich. Die Menschen protestieren. Sie sind sauer, böse. Mit Recht. Hier sind Bilder aus Ägypten zu sehen. Jetzt sieht man wieder Bilder aus New York. Ein junger Mann sitzt auf der Straße. So take me to jail, right now, cause I will not, after all that my parents gave me, I can't do one thing for them and tell them that I would rather die than be quiet and watch everything that they worked for go away. Man sieht jetzt auch eine sehr gut gemachte Mischung an Bildern. Man sieht Martin Luther King. Dann sieht man einen jungen Mann, einen jungen Schwarzen in New York. Er kniet auf der Straße und schreit die Polizei an: Wenn ich meine Meinung nicht sagen darf, dann nehmt mich fest. Bringt mich in den Knast. Ich werde mich von hier nicht bewegen. Jetzt sieht man Bilder von, historische Bilder, von dem Tiananmen-Platz, wie ein Panzer über die Demonstranten fährt. I'm not moving heißt das Video. Ich kann es euch empfehlen. And we would call to account the Iranian government that is once again. Frau Clinton reklamiert wieder Menschenrechte von der iranischen Regierung gegen das Volk. Man sieht wieder die eigenen Menschen, die niedergeprügelt werden. Man sieht Menschen auf der Brooklyn-Brücke, die sich protestierend hinsetzen. Dann sieht man die Polizei, wie sie schlagen, wie sie prügeln, wie sie Menschen auf den Kopf schlagen. Jetzt wieder der Hausmeister. Brutal suppression. Innocent civilians were imprisoned. I have not been read my rights. I have not been told why I'm being detained. We want to know the people who are in there. We want to know all their names, what they're being charged with. And in some cases beaten. Eine junge Frau wird gewürgt auf dem Boden von Polizei, dicke bewaffnete Polizisten. Der Hausmeister prangert wieder die Menschenrechtsverletzungen in den arabischen Staaten an. Obama Eine Reiterstaffel kommt angeritten, Menschen mit dem Gesicht auf dem Boden, eine Frau wird abgeführt. Demonstranten wurden geschlagen, so empört sich Frau Clinton. Man sieht jetzt, New Yorker Polizei schlägt. Sie meint aber nicht ihre Polizei. The Syrian government is running out of time. Man klagt die syrische Regierung an und man sieht also den Splitter im Auge des anderen und den Balken im eigenen Auge. Den will man einfach nicht wahrhaben, geschweige denn überhaupt rausziehen. You should be proud of that, police, because you are participating in our media publicity campaign. Thank you for attending. Mutig, die Leute. Sie stemmen sich den bewaffneten Polizisten entgegen. Sie sind einfach da und klagen ihr Recht zu protestieren ein. Aber selbst dieses Recht bekommen sie nicht. Wieder die schönen, heuchlerischen Worte des Hausmeisters Obama im Weißen Haus, wie die Wall Street-Leute ihn nennen, verächtlich. A new generation. Your generation, who want their voices to be heard. Gut, also, dieser Mann soll angeblich die Hoffnung gewesen sein. Dedicated to the people, shot by the people, for the people. Gewidmet dem Volk, gedreht vom Volk, für das Volk. Ein Video. Ein Shortfilm, I Am Not Moving, Occupy Wall Street, zu finden in YouTube unter I Am Not Moving. Da findet man diesen großartig gemachten Film mit dieser heuchlerischen Politikerkaste, die die eigenen Menschen wie Dreck, wie Tiere behandelt und in anderen Ländern das einklagt, was sie ihrem eigenen Volk nicht im Traum geben wollen. Nämlich das Recht, sich zu äußern, das Recht, demokratisch teilzunehmen und das Recht, ihre Menschenwürde zu verteidigen, mit friedlichen Mitteln. Man möchte gerne wahrscheinlich, dass die Menschen rebellisch und böse werden, dann kann man den Repressionsapparat gegen sie einsetzen. So sieht's aus. Ihr hört Niemandsland, Sie hören eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist mittlerweile 11 Uhr durch, ein bisschen Musik, ein bisschen Rock und danach gibt's einen kleinen Katastrophenblock. Zeitungsbursch las Boston mal an der Jagd, der da sagte, lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mehr was mag. Empfehlen haben die immer Fortuna Park. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen, dann weggejagt, ja man. Auf deiner Lederjacke steht, vergiss es. An deinem Kopf Größenwahn, gekonntes Schweigen, ich vermiss es. Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatzen, das Blut spritzt rot. Im Präsidium kreisen die Geier liberal, dann lernen sie fort. Wenn wir ins Hirnhaus, schlau ins Parlament. Wenn wir schulpern, wer die Zeit der Zeit nicht erkennt. Verdammt, ich hab's vergessen. Eine Rose, ich wollte dir ins Landhaus schicken. Ich weiß, du bist darauf versessen. Also noch ein paar Runden Domino, bis ich wiederkomm. Und eine kleine Reise von Tel Aviv nach Babylon. Ich schlaue. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 22. Oktober 2011, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland. Da ist zuerst einmal eine Nachricht aus Brüssel. Die Finanzminister der Eurogruppe haben die nächste Tranche der sogenannten Griechenlandhilfe in Höhe von 8 Milliarden Euro freigegeben. Doch diese Summe und auch das beschlossene zweite Hilfspaket werden nicht reichen, stellen sie in Brüssel fest. Das Programm müsse aufgestockt werden und die längerfristigen Perspektiven seien düster, so heißt es. Berlin. Das Spitzentreffen zu den Streitpunkten der schwarz-gelben Koalition ist ohne eine Stellungnahme zu Ende gegangen. Bis zum nächsten Gespräch am 6. November sollen mehrere Steuersenkungsmodelle durchgerechnet werden. Finanzminister Schäuble arbeite angeblich auch an einer Alternative. Einsatz im Irak, Washington, Bagdad. Ende des Jahres ist das Kapitel Irak für die USA beendet. Dann würden die letzten US-Soldaten das Land verlassen. Das teilte Präsident Obama mit. An sich wollten die USA noch Truppen im Irak belassen. Doch Bagdad lehnte es offenbar ab, ihnen auch nach 2011 Immunität zu gewähren. Bagdad lehnt es ab. Hoho, wie das klingt. Tripolis. Ende des Monats wird der NATO-Einsatz in Libyen offenbar beendet. Das teilte Kriegsgeneralsekretär Rasmussen mit. Indes gibt es Kritik am Luftangriff auf den Konvoi, mit dem Gaddafi offenbar aus Sirte gebracht wurde. Die NATO habe dabei gegen die UN-Resolution verstoßen. Das meint zum Beispiel Russlands Außenminister Lavrov. Wir haben natürlich die Lynch-Videos gesehen. Man hat Gaddafi also totgeschlagen wie einen Hund. Die NATO hat es natürlich gewähren lassen, man hat es auch befohlen und man war dabei. Sarkozy, Cameron, Obama haben den Lynchmord befohlen. Der Tod von Gaddafi sei eine Befreiung, heißt es jetzt offiziell, vor allem für den Westen, denn unangenehme Wahrheiten kämen nun nicht ans Licht. Der Experte Andreas Dittmann sagte gegenüber der Tagesschau, in Libyen herrsche nun Aufbruchsstimmung, doch Frauen würden zunehmend aus dem Übergangsrat verdrängt. Tunis. Im strukturschwachen Süden Tunesiens zeigte der arabische Frühling erstmals zarte Knospen. Dort lehnte sich die verzweifelte arbeitslose Jugend gegen das autoritäre Regime in Tunis auf. Präsident Ben Ali wurde verjagt, doch die Verzweiflung ist geblieben. Dann ist ein saudischer Kronprinz gestorben, einer von vielen. Der Sultan ist tot, der Halbbruder von König Abdullah starb nach Angaben des Palastes in Riad am frühen Morgen. Steinreich, aber schwer krank und er wurde etwa 86 Jahre alt, etwa müssen wir sagen, weil man weiß es nicht genau. Der König hat selber angeblich gesundheitliche Probleme. Die Theokratie und die Thronfolge ist nun ein Streit. Man wird sich also um die Thronfolge streiten. Saudi-Arabien, die islamfaschistische Apartheidsdiktatur, die Frauen nicht erlaubt, auf die Straßen zu gehen, Auto zu fahren. Frauen sind weggesperrt und es sind gute Partner des Westens, gute Freunde von Obama und von Cameron und von Sarkozy und auch von Deutschland. Denn noch nie wurden so viele Waffen und Panzer an Saudi-Arabien verkauft wie im Moment. Das waren ein paar Nachrichten von der Homeseite der ARD. Schauen wir uns einmal, beziehungsweise hören wir uns einmal die Tagesschau in 100 Sekunden an. Und dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Kommentar zu dem, was da erzählt wird. Tagesschau in 100 Sekunden. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Weitere Notkredite für Griechenland. In der Nacht beschlossen die Finanzminister der Eurogruppe die nächste Zahlung in Höhe von etwa 8 Milliarden Euro. Zuvor muss noch der Internationale Währungsfonds IWF zustimmen, seinen Beitrag von mehr als 2 Milliarden zu leisten. Koalition vertagt Entscheidungen. Die Spitzen von Union und FDP haben keine Beschlüsse zu Steuerentlastungen getroffen. Man werde sich am 6. November erneut treffen. Bis dahin sollen Arbeitsgruppen verschiedene Modelle für Entlastungen durchrechnen. Kritik an Abzug aus dem Irak. In den USA nannten die oppositionellen Republikaner die Entscheidung Präsident Obamas einen verhängnisvollen Rückschlag und einen strategischen Sieg für die Feinde. Obama hatte angekündigt, die noch etwa 40.000 im Irak stationierten US-Soldaten bis Jahresende vollständig abzuziehen. Ende des NATO-Einsatzes in Libyen. Das Militärbündnis will bis Ende des Monats seinen Einsatz auslaufen lassen. Generalsekretär Rasmussen sagte, bis dahin wolle sich die Allianz die Möglichkeit erhalten, bei Bedarf auf Bedrohungen der Zivilbevölkerung zu reagieren. Fußball-Bundesliga. Augsburg und Bremen haben sich am Abend 1:1 unentschieden getrennt. Der Aufsteiger war zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung gegangen. Der Bremer Pizarro sorgte in der 68. Minute für den Endstand. Die Wetteraussichten. Nach Nebelauflösung viel Sonnenschein und trocken. Am Bodensee, dem Oberrhein sowie der Donau gebietsweise auch ganztägig neblig trüb, aber trocken. 5 bis 14 Grad. Das waren ein paar Kurznachrichten. Wir haben also gesehen, die NATO behält sich das Recht vor, hier und da ein bisschen nachzubomben. Wie der Zahnarzt wahrscheinlich ab und zu nachbohren muss, so wird die NATO nachbomben. Hier und da noch ein paar Häuser wegsprengen, vielleicht eine Schule, wo sich noch irgendwelche Terroristen verstecken. Jedenfalls wird die NATO aus Libyen, und da glaube ich mich nicht zu täuschen, für die nächsten 50, 60 Jahre nicht wegzukriegen sein. Zu dieser Libyen-Geschichte. Also du hast vorher gesagt, der Westen sozusagen hat befohlen, den Gaddafi umzulegen. Das kann natürlich sein. Das ist gut möglich, weil man natürlich ähnlich vorgegangen ist wie damals mit Osama bin Laden. Ja. Wenn man ihn gefangen nimmt, dann haben wir ein Problem. Dann wird weltweit die Unterstützung erst richtig losgehen. Aus dem gleichen Grund könnte also möglich sein, dass sie ihn auch einfach deshalb eliminiert haben. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht so sicher. Was mir genauso ist, es auch nicht unbedingt vergleichbar. Ja, die Leute, die Gaddafi unterstützen, das ist nicht ein weltweites Terrornetz, sondern auf Libyen beschränkt. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sich jetzt schon in den letzten Wochen gezeigt hat und sich aber ab heute noch viel stärker zeigen wird, dass eben diese Opposition gegen Gaddafi nicht ein monolithischer Block ist, sondern ein Konglomerat von verschiedenen Kräften, ja, und das einfach bei der, im Moment der Festnahme hat man auch Stimmen gehört, die gesagt haben, halt, nicht umbringen, wir brauchen ihn lebendig, ja, aber in so einem Moment kann es auch durchaus sein, dass einfach welche durchgedreht haben, einzelne Typen, und losgeballert haben, ja. Also da können wir drüber spekulieren, aber ich finde, die Geschichte wird jetzt erst anfangen, interessant zu werden, da in Libyen, ne? Die verschiedenen Fraktionen, die es da gibt, einmal Islamisten, dann einfach andere Stämme, die schon immer verfeindet waren mit dem Clan von Gaddafi, und auch eine pro-westliche Fraktion, und jetzt geht der Streit erst los, glaube ich eigentlich, und oder vielleicht sogar so eine Art Irakisierung von Libyen, ne? Und da wollen wir jetzt mal sehen, wie es weitergeht, und also deshalb ist es sehr gut möglich, dass die NATO ab und zu nachbomben muss, um da Einfluss zu nehmen auf diese Geschichte. Obwohl ich nicht glaube, dass die Amerikaner in dem Fall massiv eingreifen werden mit Bodentruppen oder so. Da würden dann wahrscheinlich eher die Großbritannien und Frankreich vorgeschickt werden als Stoßtruppe, ja, wenn das notwendig sein sollte. Der italienische Dokumentarfilmer Fulvio Grimaldi zeigt im Moment in Deutschland seinen Libyen-Film. Der ist 76 Jahre alt, er ist Journalist und Dokumentarfilmer, Fulvio Grimaldi, und er ist in diesen Wochen, wie gesagt, unterwegs, um über die Hintergründe der NATO-Aggression gegen Libyen zu informieren. Im April und Mai hatte er das nordafrikanische Land besucht. Er wollte sich ein Bild von der Situation und der Stimmung der Bevölkerung machen, der die NATO durch Aushungern mittels eines Wirtschafts- und Handelsembargos und eines bis heute andauernden Bombardements einen Regimewechsel aufzwingen wollte, hat er wohl. Bei dieser Reise ist sein neuer Dokumentarfilm Maledetta Primavera, verfluchter Frühling, entstanden. Untertitel: Die Araber zwischen Revolution, Konterrevolution und NATO-Kriegen. Diesen Film zeigt Grimaldi jetzt in mehreren deutschen Städten. Sein Ziel: der Kriegspropaganda der NATO Fakten und die Sicht der libyschen Bevölkerung entgegenzusetzen, mitzuhelfen, die Lähmung in der Friedensbewegung zu überwinden und eine Solidaritätsbewegung für das libysche Volk aufzubauen. Diese Durchsage ist ohne... Das ist eine ähnliche Situation wie damals im Kosovo, als man unter dem Vorwand, das Kosovo zu befreien, das Protektorat Kosovo zu bilden, Serbien praktisch wegbombardiert hat, ein Regime, das ihnen an der Flanke Westeuropas nicht genehm war. Grimaldi sieht den Angriffskrieg gegen Libyen als Teil, wie gesagt, der Strategie von USA und NATO, die Volksbewegungen gegen den Neokolonialismus in der arabischen Welt niederzuwerfen und den Norden Afrikas wieder völlig unter Kontrolle zu bekommen. Der Film erinnert eindringlich an die blutige Tradition, in der die Angriffe der NATO stehen. 1911, vor genau 100 Jahren, begann mit der Landung italienischer Truppen in Tripolis und Benghazi eine über 30 Jahre dauernde grausame Kolonialherrschaft. In Libyen wurden damals zum ersten Mal in der Geschichte Flugzeuge im Krieg eingesetzt. Die Zeltstädte der Beduinen mit Brandsätzen und Gasgranaten bombardiert, sie selbst mit Maschinengewehren niedergemäht, ihre Ernten vernichtet, ihre Brunnen vergiftet. Weit über 130.000 Menschen wurden in Konzentrationslager deportiert. Maledetta Primavera zeigt die zynische Verlogenheit der heutigen westlichen Staatsmänner, die erklären, ihre Bomben und Raketen, darunter solche mit angereichertem Uran, dienten ausschließlich dem Schutz der Zivilbevölkerung. Der gesamte Nachlass des Führers. Im Film ist die tägliche Terrorisierung der Zivilbevölkerung durch die Bombenangriffe, zerstörte Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, die zahlreichen zivilen Opfer, Schwerverletzte und Tote zu sehen. Über 60.000 Menschen hat die NATO-Intervention bereits das Leben gekostet. 2 Millionen Menschen aus anderen afrikanischen Ländern haben bis vor kurzem mit denselben sozialen Rechten wie die einheimische Bevölkerung in Libyen gelebt und gearbeitet. Grimaldi lässt sie zu Wort kommen. Sie stehen heute vor dem Nichts. In ihre Heimatländer können sie nicht zurück. NATO und EU versperren ihnen den Weg über das Mittelmeer. In Libyen aber werden sie jetzt von Islamisten, die der NATO als Fußtruppen dienen, gejagt und massakriert. Maledetta Primavera zeigt auch das Selbstbewusstsein und die Entschlossenheit der libyschen Bevölkerung, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Über Monate hinweg hatten Zehntausende Libyer bei wichtigen Gebäuden und Einrichtungen kampiert, um als menschliche Schutzschilde deren Bombardierung zu verhindern. Auf Kundgebungen demonstrierten Hunderttausende mit grünen Fahnen gegen die NATO und für ihre Regierung, was immer wir selber auch davon halten, unter Führung Gaddafis. Dass diese Millionen Waffen an ihr Volk ausgeben konnte, dass sie bis heute, trotz über 6 Monate andauernder schwerer Bombardements, Teile Libyens immer noch ein bisschen kontrolliert, ist ein Beleg, dass diese Menschen Rückhalt haben. Wie gesagt, ein Film, den sich anzusehen lohnt, denn er zeigt eine Perspektive, die hier natürlich verschwiegen, verharmlost und unter den Teppich gekehrt wird. Es gibt nun eine Art Pilgerzug in der libyschen Stadt Misurata. Da stehen nämlich die Menschen Schlange, man sieht hier Fotos auf der Spiegel-Internetseite, um den getöteten Muammar al-Gaddafi praktisch anzugaffen, zu fotografieren und als Trophäe nach Hause in den Kreis der Lieben mitzunehmen. Inzwischen fordert die Familie, das heißt der noch lebende Teil der Familie Gaddafis, die Herausgabe des Leichnams. Ein UNO-Gremium, die Untersuchung der bisher ungeklärten Todesumstände. Die Befreiung des Landes, Befreiung heißt das, soll am Sonntag gefeiert werden. Da werden wahrscheinlich NATO-Fahnen verteilt und Rosinen an die Bevölkerung verteilt. Rosinenbomber. Das Massenmedium, das Massenmedium. lassen. Man sieht also die Fotos, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, wie man ihn gelyncht und kaputt gehauen hat, ein verquollenes Gesicht. Das zeigen die jetzt. Wir sind also in einem Zeitalter der neuen Barbarisierung. Wir haben das schon gesehen bei Bin Laden, da hat man uns nicht viel gezeigt, doch ein gefaktes Foto. Bei Saddam Hussein hat man auch gesehen, wie er gewürgt wurde, wie sich noch Leute an ihn gehängt haben, als er aufgeknüpft wurde und so weiter und so weiter. Die vielen unbekannten Leute, die man nicht sieht, die alle jetzt erschlagen, ermordet, massakriert, gefoltert werden, die können wir hier natürlich nur erwähnen. Ja, ein Diktator ist weg. Hurra, freuen wir uns. Aber machen wir uns keine Illusionen. Ein neuer Diktator wird hingesetzt. Ein NATO-Diktator, ein Ölminister. Die ersten Worte kamen auch direkt vom sogenannten Ölminister. Und erstmal werden die Frauen auch wieder weggesperrt. Die Frauen, die ersten Frauen verlassen diesen sogenannten Übergangsrat. Das heißt, es sieht nicht so gut aus. Der NATO ist auch egal. Die NATO, wir haben das ja gesehen, Frau Clinton, die scheren sich ja einen feuchten Kehricht um Freiheit, demokratische Rechte. Die können das zwar mit Worten vor dem Mikrofon immer schön feiern und beweihräuchern, aber ihre hässlichen Taten belegen immer wieder das Gegenteil. Ausgesprochen blühende Pilze. Zum Schluss des Katastrophenblocks noch ein Blick auf die Presseseite, auf die Homepage-Seite der taz.de. Da wird gesprochen von ersten freien Wahlen in Tunesien. Es nahe der arabische Herbst, so heißt es. 9 Monate nach der Revolution gäbe es freie Wahlen. Die Unzufriedenheit über das Ausbleiben des Wandels dürfte den Islamisten nutzen. So schätzt das die Taz ein auf ihrer Homepage. Mach das mal so eine Regierung. Occupy am heutigen Samstag mit Zelt für eine bessere Welt. Die Bankenproteste gehen auch heute weiter. Attac und Occupy rufen für den heutigen Samstag deutschlandweit zu Demonstrationen auf. Aber Achtung, auch rechte Populisten demonstrieren. Das ist neu. Die wollen sich damit einklinken. In Berlin ruft die Initiative Echte Demokratie jetzt zu einem Protestspaziergang auf. Gleich geht's los um 13 Uhr am Alexanderplatz. Am Nachmittag geht's dann zum Reichstagsgebäude. In Frankfurt gibt die Occupy-Bewegung sich anständig ein. Aktivisten kommen zusammen, wie am vergangenen Wochenende, um vor die Europäische Zentralbank zu ziehen. Zudem konnten die Veranstalter eine Zwischenkundgebung vor der Deutschen Bank durchsetzen. Die war nämlich verboten worden, die wollte man kriminalisieren. Sagt die Taz auch was zum Thema Spanien, zu ETA? Wenn nicht, dann müssen wir das machen. Ja, kannst du gleich drüber reden. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Thema. Vor den Protesten und dem EU-Gipfel am Sonntag formulierte Attac konkrete Forderungen an die Politik. Wir hatten die vorhin schon einmal erwähnt. Es geht darum, dass man nicht mehr bereit ist, das öffentliche Geld für private, fehlspekulierte und in den Sand gesetzte Bankenprojekte locker zu machen. Darum geht's und das sollen die Menschen jetzt durchsetzen. Auch Rechte wollen natürlich dabei sein. Auch Anhänger rechtspopulistischer Gruppierungen wollen am heutigen Samstag gegen die Euro- und Bankenrettung auf die Straßen gehen. Die Eurokritische Partei der Vernunft, so nennt sie sich, ruft unter dem Motto gegen den Euro-Rettungswahnsinn in Frankfurt zum Protest auf. Auch die Freien Wähler, die im Frankfurter Stadtparlament vertreten sind, wollen sich an den Protesten beteiligen. Beide Parteien hatten bereits im September zusammen gegen die Euro-Rettungsschirme protestiert. Das heißt, man muss gucken, liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, auf welche Demos sie da gehen. Die Taz, du hast gefragt, ob die etwas zu ETA sagt. Da schauen wir mal, ob wir da etwas finden. Wir kriegen natürlich hier von diesem Thema die Ohren nur so vollgehauen. Ich glaube, zu ETA kannst du am besten etwas sagen. Du hast das Thema hier ausgesucht. Bitte schön. Ist die Taz noch nicht, hatte die Taz noch keine Zeit, was zu machen? Doch, ja, doch, die berichten da, aber erzähl mal. Ja, also gut. Jedenfalls die spanische Öffentlichkeit oder die Medien, sie reden über nichts anderes mehr. Das Ende der ETA, obwohl das streng genommen natürlich nicht richtig ist, weil sich ETA nicht aufgelöst hat, aber definitiv jetzt verzichtet in Zukunft auf den Einsatz von Waffen, von Pistolen, Bomben und so weiter. Ja, das ist jetzt offiziell. Nach, sagen wir mal, über 50 Jahren, die ETA hat sich konstituiert Ende der 50er Jahre schon und hat dann in den ganzen 60er Jahren keine Todesopfer produziert. Der erste oder zweite Tote, wo ETA die Verantwortung übernommen hat, war ein gewisser Meliton Manzanas, Polizeikommissar der Brigada Social in Bilbao, glaube ich, war der. Ein bekannter Folterer und Mörder, ja. Und dann ETA hat den also umgelegt, 1968, das war das erste Opfer und dann ging das langsam voran, immer mehr. Opfer noch Anfang der 70er Jahre, so hat sich's unter 20 Todesopfer pro Jahr gehalten. Sehr interessanter Fall auch, 1973 wurde Carrero Blanco in die Luft gejagt in der Operation Ogro und diese Diskussion, ist dieser Widerstand gegen die spanische Zentralregierung gerechtfertigt oder nicht? Gut, welche Zeit hatten wir damals? Franco-Diktatur. Und man hat damals interessanterweise nicht von Terroristen außer Franco und seinen Leuten selber geredet, sondern in der westlichen Presse auch, das war Guerilla Urbana oder bewaffneter Widerstand oder sowas, ne? Also über solche Tote kann ich auch nicht weinen, wie dieser Folterknecht in Bilbao oder Carrero Blanco, der designierter Nachfolger war von Franco. Und erst dann, glaube ich, 1974, also immer noch im letzten vorletzten Franco-Jahr, gab es dann erstmals auch zivile Opfer von ETA, ja. Und also auch in den 80er Jahren, wo dann schon Felipe González an der Regierung war, hat ETA dann, wie soll ich sagen, verständlicherweise ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber immerhin auch hatte ETA da zu kämpfen mit dem Staatsterrorismus, mit den GAL. Also das waren vom Staat bezahlte Terroristen, Polizisten und gut, also auf der gleichen Ebene hat man sich da bewegt. Ne? Aber dann spätestens ab, sagen wir 1987 mit dem Anschlag auf Hipercor, auf so ein großes Kaufhaus hier in Barcelona, wo es, glaube ich, 20 Tote gegeben hat, ne? Also spätestens ab diesem Moment kann man sagen, hat ETA dann völlig durchgedreht. Sie sagen natürlich, gut, wir haben die Polizei benachrichtigt, dass dort eine Bombe liegt und die Polizei hat es nicht weitergegeben oder öffentlich gemacht. Das kann natürlich sein, ja. Aber gerade deshalb, weil das passieren kann, dass die Polizei nicht so reagiert, wie man denkt, sollte sich sowas einfach verbieten. Ja? Einfach die Möglichkeit, dass es zivile Opfer gibt. Naja gut, jedenfalls ist es jetzt soweit, ETA verzichtet definitiv auf bewaffnete Anschläge, bewaffnete Aktionen. Und wie ist es dazu gekommen? Also in erster Linie die Regierung und so weiter und die Politiker sagen natürlich, dank unserem Handeln blieb ETA keine andere Wahl. Das stimmt zwar, also es gab viele polizeiliche Erfolge, Verhaftungen auch in Frankreich. Ich weiß nicht, wie viel Mal der jeweilige ETA-Chef von festgenommen wurde und dann wurde der nächste wieder intern gewählt und dann ging es wieder eine Weile weiter. Aber was man auch sagen muss, ist, dass es eben innerhalb dieser nationalistischen baskischen Linken der Izquierda Abertzale auch immer mehr Widerstand gab innerhalb dieser baskischen Lenken gegen die militärische Option. Und da spielen eine wichtige Rolle Batasuna und Arnaldo Ortegi, der ja in dieser ganzen Zeit uns hier verkauft wurde von der Presse und der Regierung als ein Mann von ETA. Es ist aber stimmt einfach nicht mehr, stimmt nicht mehr spätestens ab 2009 und dieser Widerstand. Dieser interne Widerstand gegen die militärische Linie, hat sich schon bemerkbar gemacht nach dem Anschlag auf den Flughafen in Madrid im Jahr 2006, wo ETA den Waffenstillstand gebrochen hat. Ab da beginnt sich ein Widerstand zu formulieren. Und dann eine wichtige Rolle spielen auch die Gefangenen von ETA, die im Knast sitzen. Das sind weit über 700 immer noch. Und auch dann, wo sie draußen waren, außer von dieser direkten Kontrolle von militärischen Apparat von ETA, dann sagen wir, haben sie mal wieder mehr Bezug gekriegt zur Realität, obwohl sie im Knast waren. Und auf der anderen Seite waren eben noch die Führung von ETA in Frankreich, das waren dann vielleicht noch 70 Leute, ja. Und alles das hat dazu geführt, dass jetzt ETA eben endgültig aufgeben musste. Auch sehr wichtiges Datum, 22. Mai diesen Jahres, wo die Wahlen, die Autonomie und die Munizipalwahlen waren hier in Spanien. ETA musste schon im Januar 2011, also dieses Jahr, einen einseitigen Waffenstillstand verkünden, der permanente und verifikable sein sollte, also ein dauernder Waffenstillstand und verifizierbar. Und dann kamen die Wahlen am 20. Mai, wo eine neue Organisation, also der Gruppe, Partei von der nationalistischen baskischen Linken, nämlich Bildu, eine Koalition ist es von verschiedenen Gruppen, die zusammen mit Aralar in Navarra 28% der Stimmen bekommen haben. Und die baskische bürgerliche Partei 30%, also fast gleich stark sind inzwischen. Und das ist jetzt die interessante Perspektive für die Zukunft. Was passiert jetzt? Was passiert zum Beispiel bei den nächsten Wahlen am 20. November im Baskenland? Also es ist durchaus möglich, dass dort eine neue Gruppierung aus diesem Ambiente, nämlich Amaiur, dass die vielleicht einen dermaßen großen Erfolg haben, dass sie mehr Stimmen bekommen als die PNV, die nationalistische bürgerliche Partei im Baskenland. Und damit scheint die Sache klar zu sein, dass man ETA vergessen kann in Zukunft, wenn es auch viele Leute gibt, besonders in Restspanien oder in Madrid, sagen wir mal, denen das im Grunde gar nicht recht ist. Ja, die hat man den Eindruck, die können ohne ETA gar nicht mehr leben. Also insbesondere Leute im Umfeld der PP, der Partido Popular, Aznar, Aguirre, Mayor Oreja, Cospedal vielleicht auch noch, oder die Frau von Aznar, dieser Klüngel, der braucht praktisch ETA, um weiterhin seine Ideologie transportieren zu können. Hoffen wir, dass die auch auf ihren Lieblingspartner ETA in Zukunft verzichten müssen. Der Spiegel schreibt, Spanien bejubelt Ende des ETA-Terrors. Nach 43 Jahren streckt die ETA ihre Waffen und in Spanien ist die Freude über das Friedensbekenntnis riesig. Konservativen Kreisen geht die Erklärung jedoch nicht weit genug. Sie fordern von den baskischen Separatisten ebenfalls einen radikalen Schritt. Die Taz vermeldet mit einem Witz praktisch das Ende von ETA. Sie haben ganz groß, in großen Lettern geschrieben, aus, aus, der Krieg ist aus. Eine Anspielung auf die Fußballweltmeisterschaft 1954. Aus, aus, das Spiel ist aus. Das sagte der Fernsehreporter nach dem 3:2 der Deutschen über Ungarn und sie wurden Weltmeister. Ein unverständlicher Witz, den die Taz da macht. Wer weiß, was da am Abend vorher getrunken wurde von den jungen Leuten, die dann diese Schlagzeile ins Netz gestellt haben. Nach Druck aus den eigenen Reihen, so sagt die Taz. Die baskische ETA erklärt zusätzlich zum dauerhaften Waffenstillstand die endgültige Einstellung des bewaffneten Kampfes. Und hiermit endet unser Katastrophenblock vom heutigen 22. Oktober. Ja, ein bisschen Musik. Oh. Jeden Tag auf einem Klo, am Mittag nach vom Frühstück satt, oder war's nicht so? Mich hat gesagt, lang bei mich, mach mich schlapp. Die Kritiker sind nicht zimperlich und schieß mich ab, schieß mich ab, schieß mich ab, schieß mich ab. Ja, und zu, mit Konfetti im Mann. Lasset mich zwischen die Zeilen fallen und mach's wahr. Wunderland, ich und Wirklichkeit, wir hatten uns verlaufen. Mit Absicht hat man festgestellt, wir hören eins auf. So wie Dinge liegen, bleib ich noch ein Weilchen weg. Für die Ewigkeit nur einen Augenblick, denn es war mal keinen Zweck. Es war mal keinen Zweck. Ersten können wir vergessen. Für einen Kuss auf dem Mund zum Valentinstag werde ich es tun. Dafür renne ich und überschlage ich mich. Werf noch ein Geld sogar ein. Die Jukebox spielt dein Lieblingsstück Blue Valentine. Dort komme ich gelesen in Köln, aber es wird wieder drum trip. Für meine Fehler habe ich zahlen müssen. Dann sind wir quick. Dann sind wir quick. Dann sind wir dort im Oder kann es sein, dass ich mich irre? Rock aus dem früheren Osten Deutschlands, Rock aus Ostberlin, Kantzeit, die Brüder Leisegang. Wir haben noch 20 Minuten, wir haben noch ein bisschen Kultur auf dem Programm. Es gibt da noch ein paar interessante Sachen zu vermelden. Am vergangenen Sonntag ist die Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. 7500 Aussteller aus 110 Ländern präsentierten also gedruckt und elektronisch Bücher. Gastland war Island. Es ging ums Lesen, sowohl elektronisch als auch auf Papier. Der diesjährige Friedenspreis des deutschen Buchhandels ging an den algerischen Autor Boualem Sansal. Wenn man befreien will, dann muss man es friedlich tun. So lautet die Botschaft des 62-Jährigen, dessen Bücher in seiner Heimat verboten sind. Boualem Sansal ist ein feiner, sehr sanft wirkender Mann. Laute oder zornige Töne scheinen den Mann mit den zum Zopf gebundenen grauen Haaren und der Silberrandbrille eher fremd zu sein. Dennoch ist der algerische Schriftsteller, der, wie gesagt, am vergangenen Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, ein unerbittlicher Kritiker der politischen Repression in seiner Heimat. So unerbittlich, dass er weiterhin in Algerien lebt, obwohl das Regime ihn schikaniert, obwohl seine Bücher dort verboten sind. Seine Heimat zu verlassen wäre für ihn Verrat an sich selbst, an seinem Volk, an seiner Glaubwürdigkeit. Zitat, er sagt, es ist nicht an der Bevölkerung zu gehen, der Diktator ist derjenige, der gehen sollte. Das antwortet er auf die Frage, warum er weiterhin in Algerien leben will. Boualem Sansal ist als Schriftsteller ein Spätberufener. Seinen ersten Roman veröffentlichte der 1949 Geborene mit 50 Jahren, also sehr spät. Nach seinem Studium des Ingenieurwesens und der Ökonomie arbeitete Sansal zunächst in der Wirtschaft und später in hohen Stellungen im algerischen Industriemuseum. Industriemuseum, nicht Industrieministerium, wohlgemerkt. Schon immer habe er viel gelesen, sei er ganz nah dran am Schreiben und an Büchern gewesen, erzählte Sansal auf der Frankfurter Buchmesse gegenüber der Presse in einer Pressekonferenz. Ausschlaggebend für das eigene Schreiben war schließlich der Bürgerkrieg in seinem Land, insbesondere die Ermordung des Präsidenten Boudiaf im Jahr 1992. Ich war verstört, ich habe mir viele Fragen gestellt, ich habe versucht zu verstehen, erinnert sich Sansal. Sein Erstlingsroman Der Schwur des Barbaren wird zum Ventil seiner Kritik an dem Dickicht aus Korruption, Spitzelei, Terror und Unterdrückung, das dem Land und der Bevölkerung den Atem nimmt. Boualem Sansal, geehrt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels am vergangenen Sonntag. Dann sollte man den Blick noch kurz, den Niemandsland-Blick, den Niemandsland-Suchscheinwerfer noch kurz auf das Innenministerium in Bayern richten. Die Piratenpartei in Bayern hat Strafanzeige gegen den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann von der CSU erstattet. Sie gehen davon aus, dass der Tatbestand der Computersabotage erfüllt sei. Ein hässliches Thema, aber ein Thema, das wirklich, wirklich jeden betrifft, der einen Computer hat mit Zugang zum Internet. Die Piratenpartei in Bayern hat nach eigenen Angaben Strafanzeige, wie gesagt, wegen des umstrittenen Trojaner-Einsatzes in dem Freistaat erstattet. Ein Trojaner ist ein Spionageprogramm, das Fremde auf einen Computer laden können und diesen Computer dann fernsteuern und fernkontrollieren können. Die gemeinsam mit dem Regionalverband Südbayern der Humanistischen Union erstattete Anzeige richte sich unter anderem gegen Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU. Beschaffung und Einsatz des Bayern-Trojaners verletzten datenschutzrechtliche Vorschriften und erfüllten unter anderem den Tatbestand der Computersabotage, begründeten die Anzeigenerstatter ihren Schritt. Klar, der bayerische Piratenparteichef Stefan Körner vertrat die Auffassung, wenn sich Behörden nicht an geltendes Recht und die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes hielten, müsse sich der Rechtsstaat dagegen zur Wehr setzen können. Ob die Justiz zu einer konsequenten Ermittlung in dem Fall fähig und willens ist oder dabei versagt, wird sich jetzt herausstellen. In einer Analyse des Bayern-Trojaners hat der Chaos Computer Club vergangene Woche kritisiert, dass die bayerische Spitzel-Software verfassungswidrige Möglichkeiten der Online-Durchsuchung zulasse, sowie leicht von Dritten geknackt werden könne. Die Verschlüsselungstechnik sei die simpelste, die es gäbe. Die Kommunikation mit dem ausländischen Server des Landeskriminalamts sei dagegen gänzlich unverschlüsselt gewesen. Also auch noch stümperhafte Arbeit geleistet. Da waren wohl Amateure am Werk. Da hat vielleicht der Innenminister selber in einem Schnellkurs etwas gelernt über Verschlüsselung und hat es dann angewendet. Billige Praktikanten vielleicht wurden da eingesetzt. Ja, gut, gute Idee. Ja, das ist möglich, dass da so 350-Euro-Jobs vergeben wurden und dann kommt sowas bei raus. Aber erklär mir das mal, ich bin ja bekanntlich kein Informatikfuchs. Also was kann so ein Trojaner? Der kann dann Computer, deine E-Mails lesen, kann feststellen, welche Archive du hast, kann die aufmachen und reingucken. Der kann alles machen, was du auch kannst. Was du an deinem Computer machen kannst, kann der Trojaner ebenfalls. Der kann Daten löschen, der kann dir sogar was draufladen. Der kann dir sogar unerwünschte Dinge draufladen und dich dann beschuldigen, dass du die selber da hingeladen hättest. Das ist natürlich auch schon passiert. Die können dann auch jedes Problem feststellen, welche Websites du besuchst. Die können alles. Die können alles sehen, was du an deinem Computer auch siehst. Je nachdem, welche Qualität der Trojaner hat. Es gibt da wahrscheinlich auch Unterschiede, aber das ist die Idee des Trojaners. Ist ja das trojanische Pferd. Du bist George drin. George Orwell. Ja. Gut, dann noch etwas super Spannendes. Davon möchte ich auch berichten. Wer weiß denn eigentlich, was Poetry Slams sind? Slam Poetry. Wir hatten im Niemandsland vor ein paar Jahren darüber berichtet. Da gab es jetzt das Finale des weltgrößten Poetry Slams in Hamburg. Jawohl. Diese Kunst, diese Dichtkunst, diese Poesie des Poetry Slams stammt ursprünglich aus den USA. Und da sieht man normalerweise Folgendes. Man sieht eine leere Bühne, ein selbstgeschriebener Text und vor allem wenig Zeit. Poetry Slammer müssen sich bei ihren Auftritten ganz auf sich und ihre Kreativität verlassen. Die können sie derzeit in Hamburg unter Beweis stellen. Dort findet bis zum heutigen Samstag die deutsche Meisterschaft der Dichterszene statt. Das Finale, das ist auch interessant, überträgt der NDR ab 20 Uhr live im Netz. Ich werde mir das heute Abend angucken. Ich bin Fan von sowas und wir hören da einfach mal rein. Mal gucken, was es da zu sehen gibt. Slam Poetry. Oh, hier sehe ich gerade, Verbindung zum angeforderten Medium konnte nicht hergestellt werden. Das ist schade. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Nein, es gibt da diesen Beitrag nicht. Wir können also nicht O-Ton bringen zum Slam-Poetry-Wettbewerb, weil man diese Dinge natürlich hören muss. Man kann sie nicht einfach nur sehen. Slam-Poetry muss einfach gehört werden. Und wir können mal kurz gucken, ob wir im Internet da einen Beitrag finden. Jo. Bringen wir doch als kleinen I-Tupfer, als kleinen Beweis, als kleinen Beitrag den Slam-Poetry-Mann, die Legende Frank Klötgen, der bringt uns einmal diese Kunst nahe in einem kurzen Slam. Schau, durchs Tor zu gehen, zu tauchen hinab in des Kottis Schlund, doch das Date mit Madeleine, es drängt. In den Untergrund. Vollwertdöner, Fettspurstudis, Töchter aus Asylium, Tölen und Kulturschock-Touris lümmeln sich am Kotti. Mein Girl, das wartet anderswo. Trotz ätzt, oh Trotze, Kottis Motzverkäufern, Heuch Hopsen Rotz im Kopf von Säufern. Und die Alkis kommen meistens aus Kreuzberg. Die trinken ihr abends, sie trinken ihr mittags und morgens, sie trinken ihr nachts und die trinken und trinken. Die haben kein Zuhause, einer blau wie für vier, hat niemals eine bessere Note. Nun tanzen die Ratten mit Geklirr und brechen vor die Bühne. Ja, das war ein kleiner Beitrag. Poetry Slam Legende Frank Klötgen im Knust. Das war ein Beitrag von diesem Jahr, vom April. Da ist er aufgetreten mit seiner witzigen, wortwitzigen kleinen Story. Poetry Slam ist natürlich in erster Linie Wortwitz. Wortwitz und Bühneninszenierung. Katja Hoffmann. Die meisten von euch mal begegnet ist oder vielleicht auch irgendwann vielleicht mal begegnet wird. Die Situation, dass wenn jemand kennenlernt und der Ton ist leider nicht so gut. Wir suchen mal was Besseres. Das ist natürlich mit diesen kleinen, schlechten Handykameras aufgenommen. Und da ist nicht immer das Beste zu hören. Mal gucken. Hier haben wir Pauline Füg, Justus Jonas Liebesgedicht. Ein Liebesgedicht. Jetzt kommt was ganz Romantisches. Und zwar gibt es in meinem Leben jemand ganz Besonderen, den ich sehr liebe. Und für denjenigen habe ich ein Liebesgedicht geschrieben. Justus Jonas, ich liebe dich. Held meiner Kindheit, Held überhaupt, du bist der erste Detektiv, der erste, den ich heiraten will, für den ich mich frei halten will, für den ich mir Zeit nehmen will und für den ich mich im Streit sehen will. Früher stand ich nur wegen dir jeden Nachmittag pünktlich um 3:45 vor der Stadtbibliothek, aber du kamst nicht. Du hast mich versetzt, da nahm ich die Bücher und las dir in Gedanken jeden Wunsch vor den Augen ab. Und noch immer begehr ich dich, verzehr ich mich nach dir. Ich heb mich auf für dich. Ich klebe mir nur für dich einen Sticker aufs Auto. Ich bremse nicht für Tiere, ich bremse nur für Justus Jonas. Denn Justus Jonas, ich liebe dich. Bis der Seitenhieb kam, du Liebesdieb, in Band 58 hast du eine Freundin plötzlich. Ich war so verletzt, war todunglücklich, warf das Buch weg. Wegen dir, Justus Jonas, ich liebe dich. Seit der 3. Klasse gehe ich auf Flohmärkte und kaufe die Tapes, um dich ganz nah bei mir zu haben. Geld gebe ich gern aus für dich, denn ich will dich jeden Abend vorm Einschlafen und ich weiß es zu schätzen, dass du käuflich bist. So siehst du also seit Jahren deine Tonspuren auf meinem Band, erlebst Tag um Tag um Jahr dieselben Hetzjagden durch versteckte Hecken, durch Ginsterbüsche, Gemächer und Geheimgänge. Jeden Abend in meinem Kassettendeck dein Wort in meinem Ohr und sieh, Justus Jonas, das ist mein Mickey Maus Detektivclub-Ausweis. Wir müssen Liebe und Beruf nicht trennen. Ich bin einer von euch, Justus. Ich bin das 4. Fragezeichen. Lass mich dein Fragezeichen sein, lass mich dein Fragezeichen sein oder dein Semikolon. Wir können Punkt, Punkt, Komma, Strich spielen. Und komm mal zum Punkt, bitte. Ich warte auf dich und die Antwort. Willst du mit mir gehen? Man muss natürlich kurz beschreiben, wie das aussieht. Da ist also eine junge Dame auf der Bühne und es gibt nur sie und das Mikro. Sie hat kein Manuskript in der Hand, sie hat nichts. Sie hat nur ihre Gedanken, ihren Kopf und sie improvisiert. Das heißt, sie liest nicht etwa von einem Blatt etwas ab, sondern sie improvisiert. Was Slam Poetry sein kann, das sehen wir jetzt am Beispiel von Frau Jasmin Hafet. Die hat den ersten Platz im U20-Finale im Slam 2009 gemacht. Hören wir da mal rein, damit wir einen Eindruck haben, wie das eigentlich ist bei diesen Slam-Poetry-Veranstaltungen. Dankeschön. Ich habe niemandem gesagt, dass er das macht. Das finde ich super. Ich möchte mal zuerst, weil ich jetzt hier die Möglichkeit habe, und das finde ich ganz toll, an die österreichischen Universitäten erinnern, die reiche Eltern für alle fordern. Wir besetzen immer noch. Mit dem halben Herzen bin ich dort und mit dem anderen, eigentlich mit dem ganzen, ist ja wurscht. Ich habe eine Frage. Sind Leute hier im Publikum, die gerade verliebt sind? Ja! Sind Leute im Publikum, die etwas gegen verliebte Menschen haben? Ja! Perfekt. Mein Text stammt aus meiner Reihe der Liebesbekundungen und heißt Du Arsch. Ich habe vorhin einen Düsseldorfer gefragt, was denn hier so übliche Schimpfwörter sind und er hat gemeint Döskopp und Kölner. Ich werde diese Schimpfwörter jetzt einfach in diesen Text einbauen und ja, du Arsch. Wie konntest du nur? Wieso? Ich frag mich, wieso? Was habe ich dir getan? Nichts, gar nichts. Ich war nicht gemein zu dir, ich habe dich vielleicht ein bisschen verarscht, aber das ist mein Sarkasmus, aber ich habe dir nichts getan und du? Ein schlechtes Gewissen dabei? Ich bin Hort. Ich bin eine ganz horte Frau. Ich bin eine ganz horte Sau und ich kann kein Wienerisch, aber ich bin unfreundlich zu allem und jedem. Ich habe meine Ziele und vor Jahren habe ich ein kleines, verlorenes, verspieltes, naives, romantisches, verliebtes Mädchen in meinen Keller gesperrt. Ich habe sie gefesselt und geknebelt, damit sie da auch ja nicht rauskommt. Ich bin eine heterosexuelle Kampflesbe geworden und du? Du hast dieses verlorene, verspielte, naive, romantische, verliebte Mädchen an den Haaren herausgezogen und jetzt ist sie wieder da. Jetzt nervt sie jeden mit ihrer Fröhlichkeit, geht grinsend durch die Straße, die Sonne scheint von oben, scheint aus ihrem Arsch, scheint sogar nachts, scheint zu scheinen, statt scheinen zu sein und scheiße! Geht mir dieses Mädchen auf die Nerven, wenn sie im Tabakladen steht und wie eine geistig zurückgebliebene grinst und sagt, einmal Winston Blau, bitte. Das heißt, einmal Blau Winston, Punkt. Und statt Lieder wie Ich werde zum Misanthrop, weil sich das alles immer wiederholt, singt sie unter der Dusche If you're happy and you know it, clap your hands. Ja, das war ein Beispiel für eine wirklich erstklassige Slam-Poetry-Frau. Das ist Frau Jasmin Hafet. Wie gesagt, Siegerin im U20-Finale, da hat sie den ersten Platz gemacht. Wir müssen raus aus dem Programm. Wir sagen Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Nutzen wir die 7 Tage dazwischen, zwischen heute und Samstag nächste Woche, indem wir es versuchen, jeden Tag zum 15. Oktober zu machen. Die heutige Niemandsland-Sendung wird am nächsten Freitag und am nächsten Donnerstag in der Nacht wiederholt. Da gibt es die Wiederholung. Und bis dahin wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß, viel Glück und viel Freude. Und wir sehen uns also, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche. Tschüss, Agur. Jo, halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Merci, madame. Oh, here the hands are these. Okay, my sweet, happy even you. Okay, mama, ich bin dazu. How do you do, how do you do, how do you do, di-di-di-di. How do you do, ma-di-di-da-di-di-di-di. I thank you, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Isn't your name, suffer the fix. How do you do, ma-di-di-da-di-di-di. How do you do, ma-di-di-da-di-di-di. Ich danke sehr, mein Herr. Merci beaucoup. Die feinen Leute.